Yeah. Yo. Boom, Bebe, ich hab die Scheiße injiziert. Klein gemacht, aufgemischt, angezündet, inhaliert. Bis auf bisschen Autotune und schlechte Vocals war nix los. Doch Boom, Bebe ist jetzt mein Revier. Ich schicke den Kling von seinem Thron, denn jetzt ist es Peter, auf jedem weiteren Meter fand ich kein Gegner. Wie Straßenmeister komm ich und leg die Lines ab, bis du große Augen hast, so wie Comiczeichner. Ich steh auf die Samples, ich liebe das Boom Boom Chuck. Und egal wie ich's mache, es passt gut zum Takt. Ihr wollt das Ding hier gewinnen, habt euch Mut gemacht. Doch jetzt ist es Peter, sagt in Zukunft ab. Denn eure Stimme ist so low, als hättet ihr miese Street gepackt. Bevor ihr eure letzten Reste Pep vom Fliesenspiegel kratzt, ihr gebt mir keine Stimme, weil euch dieser Typ nicht passt. Doch das sind 80 BPM, mein Herz schlägt zu diesem Takt. Cut like a killer. Coming for your ass. Cut. Oh no! Cut it up fresh. Oh yeah. You're fucking with the wrong one. I'm worthy to my time. Throw cuts now. Black, but my style is too fresh. Cut like a guillotine. I know you like the way I'm freaking it. Boom, boom, clap, this is boom, bap, rap. Es entlarv jetzt dein Wesen, wie viel Unsinn steckt in deinem Text, in deinem Flow. Es ist echt hier nur so, was du den Leuten bietest. Du bist echt nur mit Mo, wenn du auf die Bühne kommst, du treu. Ist die Masse deiner Crowd von dir übelst dollen Boys. Doch dein Dübel zieh dein Zeug, bleib ein Rüppel, ist nix Neues. Denn ich bin wie Freddy Krueger, bin der Typ aus deinem Treu. Oh shit! Und die Kacke ist am Dampfen, denn ich packen diese Pranken an den Nacken und den Fang. In der Nacht siehst du die Schlangen und fühlst dich von ihnen gefangen. Hab Dämonen im Betrieb, wie konnten sie ihr missgelang? Aha, doch das ist alles nur ein Traum. Hör die Drums auf den Takt und dann wach ich wieder auf. Mit meinem Partner SP werde ich dich erleben. Und egal was du auch tust, kann dir nicht mehr geben. Cut like a killer. Coming for your ass. Cut. Oh no! Cut it up fresh. Oh yeah. You're fucking with the wrong one. I'm worthy to my time. Throw cuts now. Black, but my style is too fresh. Cut like a guillotine. I know you like the way I'm freaking it. What you know about?